Gamerscore, ein Podcast über Videospiele. Naja, unser Zeug halt. User joined your channel. User joined your channel. Microphone activated. Der Mitzwanziger Tim liebt Games, Filme, TV-Serien und all solches Gedöns. Der selbsternannte Dark Souls-Fanboy ist Schreiberling bei gameswelt.de und geekkeller.de. Er duscht gerne nackt und ist bei Twitter als der Timster unterwegs. Mit knackigen 25 Jahren steht Julian mitten im Leben. Er lebt lange Abende vor dem PC, kann sich nichts Schöneres vorstellen, als Batman-Comics mit seiner Seelenverwandten zu lesen und würde gerne eine Videogame-Show im Fernsehen moderieren. Momentan ist er Chefredakteur bei den unabhängigen Spieletestern und ist in Spielen und auf Twitter unter Sörbelberg zu erreichen. Hallo Julian, ist dein Brötchen jetzt aufgegessen? Ja, schon vor einer Stunde, weil du, Penner, mich hast sitzen lassen. Was war denn drauf? Was isst du denn so auf einem Brötchen? Das war jetzt mehr so Brötchen aller, was gerade noch im Kühlschrank war. Und ey, das sind aber doch die geilsten Brötchen. Ja, selbstverständlich. Ich esse voll gerne verschimmelte Leberwurst. Ich esse voll gerne Reste auf Brot. Ich packe zum Beispiel überall Senf mit drauf. Senf schmeckt fast überall zu. Oder Ketchup. Auch auf Käse? Ja klar, gerade auf Käse schmeckt Ketchup richtig geil. Alter, wenn du zur Gamescom bei mir pennst, ne? Werde ich dich rauswerfen, wenn du auf deinen Käse dann Ketchup zum Frühstück machst. Wieso? Ketchup ist herzhaft und Käse ist herzhaft. Sowas so, macht kein Mensch. Frag mal die Menschen. Sowas macht niemand außer dir. Das machen ganz schön viele. Wirklich. Jetzt echt? Das hört sich total widerlich an. Und das schmeckt total lecker. Musst du mal probieren. ich meine, Käse ist herzhaft und Ketchup ist herzhaft. Also passt das doch zusammen. Wenn ich jetzt sagen würde, Marmelade mit Ketchup und du sagst eklig, dann würde ich das verstehen. Das finde ich auch eklig. Ich esse halt gerne zum Beispiel Käse und dann halt eine Gurkenscheibe und Tomatenscheibe drauf. Aber so ja, schmeckt sehr gut, ja. Ketchup habe ich noch nie nachgedacht. Mach mal, das lohnt sich. Ja, nein, aber danke. Aber genug davon, denn was sich auch lohnt, sind die Spiele in unserer ersten Kategorie. Rund oder Schund. Und den Einstieg macht heute Wolfenstein The New Order. Ah, scheiß drauf! Das ist jetzt gerade für die letzte und diese Konsolengeneration und natürlich den PC erschienen und spielt in den fiktiven 60er Jahren, in dem die Nazis, in der deutschen Version auch das Regime genannt, den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Und unter neuer Führung, aha, clever, haben sie jetzt eben die komplette Welt unterjocht und Protagonist BJ Blazkowicz ist so der einzige, der noch übrig bleibt mit einer ganz kleinen Gruppe von Alliierten. Ich muss dazu sagen, dass immer wenn ich den Namen sehe, ich in mich reinkichern muss, wegen BJ. Blasen. Schön, dass du es ausgesprochen hast. Das ist mir noch nie aufgefallen. Sehr gut. Ich dachte, Blazkowicz, Blasen. Aber nee, BJ an BJ. BJ, deswegen so, ja. Achso, du hast auch den Nachnamen. Da siehst du, wie schlimm mein Hirn ist. Und das so, kann auch kein Zufall sein. Dein ja. So schön unschuldig, so. Blazkowicz, ach, von Blasen. Achtung! Naja, und jetzt versucht man eben trotzdem alles Mögliche daran zu setzen, die Nazis, beziehungsweise im Deutschen, das Regime aufzuhalten. Und wie es sich eben für einen Ego-Shooter gehört, macht man das natürlich durchweg mit Waffen. Es ist nicht nur ein typischer Ego-Shooter, sondern auch ein Oldschool-Shooter. Wodurch macht sich das bemerkbar, Kollege Julian? Ja, das macht sich ganz besonders an den Lebenspunkten bemerkbar, denn diese füllen sich nicht selbstständig auf, zumindest nicht komplett. Die füllen sich immer nur bis zu einem Fünftel auf, eben darauf basierend, wie viele Lebenspunkte man gerade noch hat. Denn ansonsten muss man wirklich ganz klassisch Medipacks suchen. Genau, Medipacks und Rüstungsteile, um noch zusätzliche Werte zu verstärken, dass man nicht nur die Lebensenergie hat, sondern auch einen Rüstungswert. Munition muss man auch einzeln aufsammeln. Das heißt, man muss sie wirklich anklicken. Klicken am PC und Knopf drücken an der Konsole. Genau. Das fand ich wiederum ein bisschen nervig. Das andere Oldschool-Ding fand ich gut, aber ich möchte über Munition rüberlaufen und sie einsammeln und nicht jedes einzelne Munitionspäckchen angucken und es dann aufzuheben. Lustig, ich wollte gerade genau das Gegenteil sagen. Ich wollte gerade sagen, ich finde das sehr cool. Ich mag es, dass ich eben diese quasi, in Anführungszeichen, die komplette Kontrolle darüber habe, was ich gerade einsammle, was gerade in mir halt auch dann diesen Erkundungstrieb auslöst. Denn es gibt ja auch einige sammelbare Gegenstände, die man aufsammeln kann. Von daher fand ich es immer klasse, einfach wie bekloppt auf E zu hämmern, um wirklich auch alles einzusammeln und nichts zu vergessen in der Umgebung. Ja, bei Fallout zum Beispiel wäre mir das wichtig, bei einem Rollenspiel, bei dem du nur eine bestimmte Anzahl an Sachen tragen kannst. Aber bei Wolfenstein, naja, es interessiert mich eigentlich nicht, welche Munition ich einsammle. Ich will einfach nur genug im Lauf haben und ballern. Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls ist das Spiel wirklich ziemlich oldschool. Auch, dass du dich nicht wirklich in Deckung bringen kannst, wie in anderen Spielen. Du kannst so ein bisschen außer dich schräg an der Wand langlehnen und ein bisschen schräg schießen, aber ansonsten gibt es da nichts mit Deckung suchen. Ja, dasselbe gilt übrigens auch für das Level-Design. Das ist auch zwar sehr schlauchig, aber eben man merkt einfach, dass die Entwickler darauf gesetzt haben, dass man hier ein bisschen zurück zu den Wurzeln findet. Anders wie zum Beispiel, ich würde sagen, einer der bekanntesten Genrevertreter ist in dem Fall jetzt Call of Duty. Hast du Genre gesagt? Ja, Genre halt, mein Fresse. Genrevertreter. Muss ich für mich lustig machen, okay? ich habe einen Sprachfehler. Genrevertreter. Und Call of Duty. Und da ist es ja quasi, du gehst von Areal A zu Areal B. Dort schießt du dann deine Moorhühner ab. Dann gehst du nach Areal C. Dort schießt du die Moorhühner ab. Und das geht eben so weiter. Bei Wolfenstein ist das nicht der Fall, sondern man kann tatsächlich hingehen und ja einfach von A nach B spielen. Man muss gar nicht alle Gegner erst getötet haben. Man muss nicht alles aufgesammelt haben. Man muss nicht wirklich jedes Areal abschließen. Man hat einfach das Gefühl, dass man hier mehr Freiheit hat, in Anführungszeichen. Ja, was ich auch super fand an den Arealen war, dass es viel zu entdecken gibt. Es gibt ein paar Abzweigungen, also einige sogar. Also ich finde, so schlauchig ist es gar nicht. Die Struktur an sich schon, aber es gibt dann doch viele Alternativwege. Und dass die Areale sehr abwechslungsreich sind. Also das kennt man von so Oldschool-Shootern auch nicht unbedingt. Also das, finde ich, haben sie wirklich super hinbekommen. Generell hat mich das ganze Spiel positiv überrascht. Es ist nicht der 0815-Shooter, den ich erwartet habe. Den Einstieg fand ich nun etwas lahm, dann aber ziemlich fesselnd. Also das kam dann mit der Spielzeit, ich glaube nach 3 Stunden, stieg das total an, dass es mir immer mehr Spaß gemacht hat, auch wenn die KI ein bisschen dumm ist. Mich hat die Geschichte auch sehr überrascht. Ich hätte gar nicht sowas, ich möchte nicht sagen tiefgründiges, aber einfach sowas vielschichtiges erwartet. Ich möchte gar nichts verraten, merke ich gerade, um das nicht vorwegzunehmen. Ich glaube, es reicht, wenn wir sagen, dass es sehr interessante Charaktere sind. Genau. Was sehr cool ist, man kann tatsächlich hingehen und wenn man clever ist, auch wenn die KI jetzt nicht ganz so smart ist, kann man hingehen und viele Abschnitte durch Schleichen lösen. Also einfach hinter die Mannequin stellen und schön das Messer in den Hals rammen. Scheiße! Es ist natürlich kein komplettes Stealth-Spiel, auch nicht als solches spielbar, aber einige Abschnitte lassen sich wohl mit der Taktik Schleichen gut lösen. Und ist auch so gewollt, weil man schaltet ja auch Fähigkeiten frei im Laufe der Zeit, kann seinen Charakter verbessern. Und je nachdem, welchen Spielstil du bevorzugst, ändern sich diese Möglichkeiten auch, was du freischalten kannst. Genau, das sind ja insgesamt 4 Talentbäume und anstatt eben, wie es heutzutage üblich ist, in irgendeiner Form Erfahrungspunkte zu sammeln oder sowas ähnliches, geht man eben hin und bekommt nach bestimmten Aktionen, beispielsweise 5 Kopfschüsse mit der Pistole, kriegt man eben bestimmte Fertigkeiten, die eben sich dann damit decken, zum Beispiel weniger Recoil mit der Pistole, dann wenn man eben diese 5 Kopfschüsse bekommt. Und das, finde ich, ist auch sehr gut geregelt. Auch toll fand ich den Soundtrack und die wuchtigen Sounds. Also es kracht richtig schön. Der Soundtrack, da haben sie extra deutsche Schlager aufgenommen, die auch wirklich in rein Deutsch gesungen sind. Der Mond schaut uns an und wir zurück. Der Mond ist über uns, wird uns gehören. Gestern die Welt und heute der Himmel. Denn uns gehört er und die Freiheit fliegt. Mond, Mond, ja, ja. Vereint, wir sind unter dem großen Forscher. Mond, Mond, ja, ja, heute gehört uns die Galaxie. Richtig cool, also tolle Schallplatten da, die du das dir anhören Coole kannst. Dabei sind ja auch die ganzen Anspielungen, wenn man mal kurz stehen bleibt und sich auch zum Beispiel Zeitungsartikel anschaut oder Schallplatten kann man auch finden. Und dann sind da Schallplatten zum Beispiel von Die Käfer, genau. Die eben dann auf die Beatles anspielen. Genau. War das nicht sogar so, dass die Beatles gezwungen worden sind, deutsche Lieder zu singen? Irgendwie war das doch so, dass das Regime die Beatles... Man kann wirklich sehr viel Geschichte auch nachlesen, wenn man möchte, da man sehr viele Briefe findet und Aufzeichnungen und sowas und ja. Leider geht einiges an Witz verloren, wenn man die deutsche Version spielt, da ja viel mit der deutschen Sprache gespielt wird. Also das ist schon das erste Mal in einem Wolfenstein gut übersetzt. Die Schilder, die du findest, sind auch wirklich in echtem Deutsch und nicht einfach irgendwelche Sprachfetzen. Aber es ist ja so, dass wenn es deutsch synchronisiert ist, dass du halt die Sprachunterschiede nicht erkennst. Das heißt, die Deutschen sprechen Deutsch und die Amerikaner sprechen Deutsch. Und das ist leider so, dass du in der Konsolenversion, auch auf der PS4, wo genug Platz auf der Blu-ray wäre, dass du nur die deutsche Version spielen kannst. Und das finde ich schade, weil ich hätte gerne die englische Sprachausgabe gehabt, die Originale. Deshalb habe ich mir das Spiel auch importieren lassen. Da sind dann alle bösen Symbole drauf und auch die englische Sprachausgabe. Dadurch wirkt das ein bisschen authentischer. Es ging mir wirklich um die Tonspur. Man muss sagen, die deutsche Version ist wirklich gut. Also die Lokalisierung ist gelungen. Das Interessante ist ja, dass man dann anscheinend Deutsch aufgenommen hat für die englische Fassung. Dort ja sehr viele Hinweise eben auf die ganze Symbolik kamen, auf die Nazis und ähnliches, was ja geschnitten worden musste für Deutschland. Da frage ich mich ja, ob die deutsche Variante dann, also die geschnittene Version in dem Falle, trotzdem dieselbe Synchronisationsstimmen im Deutschen hat und dann entweder nur was weggeschnitten wurde oder man es tatsächlich komplett neu aufgenommen hat. Nein, das bezweifle ich. Das wird ein Auftrag gewesen sein an ein Synchronstudio für die Lokalisierung und dann haben sie alles komplett neu aufgenommen anhand der Skripts. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das sich die Arbeit gemacht haben, das so auseinanderklamüsert haben. Würde mich wundern. Aber generell muss man sagen, was Zensur angeht, die deutsche Version ist wirklich sehr gut spielbar. Die verfassungsfeindlichen Symbole, das heißt Hakenkreuze, SS-Runen und so weiter, sind durch dieses Wolfenstein-Zeichen ersetzt und die Gewalt ist komplett ungeschnitten, das heißt ziemlich drastisch, klaffende Schusswunden, gibt's platzende Köpfe, fliegende Gliedmaßen, also nichts für schwache Nerven. Die Nazis heißen halt das Regime, ansonsten gibt's keine Änderung. Ja, das ist auch echt schön, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, wo Videospiele eben nicht mehr so krass beschnitten werden müssen. Es ist natürlich schade, dass es immer noch nicht als Kunstform an sich anerkannt ist, aber in den Brunnen müssen wir jetzt gar nicht springen. Nee, da hast du schon recht, das ist ein bisschen fragwürdig. Ich würde abschließend sagen, es ist das beste Wolfenstein-Spiel. Ja, definitiv. Ich glaube, das können wir auch ohne Zweifel sagen. Da werden uns die anderen wahrscheinlich auch zustimmen. Was ich aber hinzufügen will noch an dieser Stelle, ist, dass es nicht nur das beste Wolfenstein-Spiel ist, sondern auch seit langem wieder ein richtig guter, fesselnder Ego-Shooter. Ich finde, das haben wir durch den ganzen Einheitsbrei und durch viele jährliche Installationen schon lange nicht mehr gehabt in der Form. Ich muss eine kleine Ausnahme schon zur Sprache bringen. Titanfall, das hat uns beiden ja auch sehr gut gefallen. Das stimmt, mir ging es wesentlich um die Einzelspielererfahrung jetzt. Ja, okay. Das Spiel, das haben die Entwickler auch gesagt, da ist jetzt kein Mehrspieler drin, weil sie sich komplett auf die Kampagne konzentrieren wollten. Und das merkt man auch. Also ich glaube, ich habe jetzt ungefähr 12 oder 13 Stunden gebraucht, um den Einzelspieler durchzuspielen. Das ist im Zeitalter von einem Call of Duty, wo man 3-4 Stunden braucht, nicht der Fall. Gut, aber bei Call of Duty ist ja auch der Augenmerk auf dem Mehrspieler, weswegen der Vergleich sowieso gerade ein ganz klein bisschen hinkt. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die kaufen die Call of Duty ist ja wirklich auch wegen der Singleplayer-Kampagne. Das sind natürlich die wenigsten, glaube ich zumindest. Kann man nicht so genau feststellen. Also ich spiele erstmal immer lieber den Einzelspieler, bevor ich mich in Mehrspieler stürze. So, was würdest du denn sagen, Tim? Unterm Strich, was gibst du Wolfenstein The New Order? Achtung! 8 von 10 Panzerhunden. Ich gebe 9 von 10 Hakenkreuzen. Entschuldige, ich meine natürlich, ich gebe 9 von 10 Wolfenstein-Symbolen. Das klingt besser. Sehr gut. Kommen wir gleich zum nächsten Top-Titel mit W. Auch lang erwartet, heiß ersehnt. Ich muss ja sagen, ich war ja sehr skeptisch des ganzen Hypes wegen und der immensen Vorfreude. Ich habe ja befürchtet, dass es ein Assassin's Creed in der heutigen oder nahen Zukunft wird. Ist es das? Und wovon reden wir überhaupt? Nein, ist es nicht. Ja, ich war auch besorgt. Und wir reden von Watch Dogs, dem neuesten Titel aus dem Hause Ubisoft. Und zwar geht es hier um Aiden Pierce, leidenschaftlicher Hacker und Freizeitonkel, der eben hingeht und versucht, den Mörder in Anführungszeichen seiner Nichte zu finden. Und dadurch bemächtigt er sich eben ganz Chicago als Spielplatz, indem er eben sich wirklich in jedes Netzwerk, in jede Ampel, in jede Überwachungskamera und allen möglichen anderen elektronischen Kram einhacken kann und jetzt eben diese Leute sucht und dabei selbstverständlich auch über Leichen geht. Genau, also alles kann er mit seinem Smartphone hacken. Das ist seine mächtigste Waffe. Aber er kann auch normal ballern. Also es wird schon trotzdem noch recht viel geballert in der Third-Person-Perspektive. Generell ist es natürlich ein Open-World-Spiel. Findet in Chicago statt, das Ganze. Und die Stadt wirkt für mich auch sehr lebendig, aber nicht ganz so authentisch wie zum Beispiel GTA 5. Aber das macht ja nichts. Das ist ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es eigentlich genauso lebendig. Es ist immer sehr viel los auf den Straßen, man hat immer sehr, sehr viel Verkehr. Von daher habe ich eigentlich jetzt gar nicht den Eindruck gehabt, dass es wenig lebendig ist. Ja, ich meine sowas wie so Alltagssituationen, wie zum Beispiel, dass jemand da mit seinem Kaffeebecher langläuft, dann rempelt ihn jemand um und er lässt den Kaffee fallen und schimpft ihn dann aus, was man aus GTA 5 kennt. Ah, so meintest du das. Ja, das stimmt tatsächlich. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Das fand ich sehr schade, dass die Passanten eigentlich immer nur auf das alte, hat er eine Waffe gezückt oder nicht, reagieren. Man kann wirklich alles andere machen, was man möchte. Kein Schwein interessiert es, aber sobald man eine Waffe zückt, rennen einfach alle weg und schreien beispielsweise. Ja, aber es ist nicht so, dass es jetzt den Spielspaß schmälert. Nein, gar nicht. Also wer das Spiel jetzt schon gespielt hat oder spielen wird oder vorhat, es zu spielen, ihr sollt es auf jeden Fall machen, der wird merken, dass man sowieso nicht damit sich beschäftigen wird, zwischen Passanten rumzulaufen und darauf zu warten, wie sie reagieren. Denn dafür gibt es hier viel zu viel anderen Kram, den man machen kann. Genau. Toll fand ich auch, dass man viele Fähigkeiten hat, die sich freischalten lassen. Zum Beispiel kann man Hacken verbessern, dass man zum Beispiel so Poller hochgehen lassen kann. Das heißt, diese Begrenzung, dass ein Auto da nicht langfahren kann. Das heißt, wenn du von der Polizei verfolgt wirst oder von irgendwelchen Gangstern im Auto, bist du Fuß unterwegs, die fahren hinter dir her, kannst du mit deinem Smartphone die Poller hochgehen lassen, also dass die aus dem Boden rausfahren und somit das Auto aufhalten, dass sie voll gegen krachen. Oder dass du bestimmte Brücken in Chicago hoch oder runter gehen lassen kannst. Also nicht hochgehen im Sinne von Explosion, sondern dass sie hochfahren oder. Ja. Du kannst alle Brücken zerstören in Chicago, dann kannst du zwar nicht mehr weiter im Spiel, aber es sieht toll aus. Nein, genau, man fährt hier hoch. Mein Liebling ist immer, dass man die Gasleitungen unterhalb von. Moment, sind das Gasleitungen, merke ich gerade? Doch. Ich glaube, das sind Gasleitungen, ja. Ja, genau. Die kann man ja unterhalb mancher Straßenecken zerstören und die schießen einfach aus dem Boden raus und setzen einfach alle Fahrzeuge, die einen verfolgen, außer Gefecht. Das finde ich sehr cool. Generell möchte ich mal auf die Grafik zu sprechen kommen. Da haben die ersten Gameplay-Videos ja ziemlich für Aufsehen gesorgt. Das war damals ja, sah wirklich super aus. Es ist nicht ganz so gut. Also die Grafik sieht wirklich gut aus, aber nicht wirklich überragend. Die Konsolenversion, ich habe die PS4-Version von Ubisoft bekommen, sieht wirklich alles sehr schick aus. Es gibt ein paar Schwächen, aber generell kann man sagen, dass es eine hübsche Grafik hat. Auf dem PC gibt es horrende Anforderungen für die Einstellung Ultra. Aber da sieht das Ganze natürlich noch ein Stück schicker aus. Also ich habe mir dementsprechend auch die PC-Fassung von Ubisoft geben lassen. Danke an dieser Stelle. Und spiele das Spiel in einer Auflösung von 2560x1440. Also das knapp Vierfache von 720p und knapp Dreifache von 900p, das ist ja die PlayStation 4 Auflösung und auch alles auf Ultra mit Kantenglättung. Und es sieht scheiße geil aus, wenn du meine Worte verzeihen möchtest. Da musst du ja wirklich einen guten Rechner haben, weil es hat ja schon so für so einen kleinen Eklat gesorgt, diese horrenden Anforderungen für die PC-Ultra-Einstellung. Das stimmt, also ich habe auch jetzt in verschiedenen Foren und allen Frauen auf Reddit mitbekommen, dass sich da auch sehr viele ein bisschen, ja, wie sagt man, verhohlepiepelt vorkommen, denn es scheint für PC tatsächlich an Optimierung zu fehlen. Das sieht man allen voran daran, dass die manche Einstellungen auf Konsole angepasst sind. Du kannst tatsächlich in einer der Dateien selber nachschauen und dort sind manche Optionen einfach tatsächlich auf Konsole abgestimmt. Da steht da zum Beispiel bevorzugte Qualität, gleich, und dann steht einfach hinter Konsole. Und das muss man tatsächlich als PC-Spieler dann selber erstmal manuell abändern, weil Ubisoft anscheinend das eventuell vergessen hat oder man einfach keine Zeit mehr für die Optimierung hatte. Dasselbe Problem gab es ja damals mit Assassin's Creed 4, Black Flag, wurde auch erst mit ein paar späteren Patches ausgebügelt. Das ist tatsächlich ein bisschen schade. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, es sieht trotzdem super gut aus, der Titel. Also ich gerade Effekte wie Wasser, Regen, dann, dass es nass aussieht und so ein Kram, es sieht klasse aus. Also ich habe mich wirklich ziemlich krass in die Grafik verliebt. Wobei ich auch dazu sagen muss, ich war anfangs, nachdem man ja das sehr scharfe Video von der E3 gesehen hat und es ja doch auch ein paar mehr Versprechen gab, als sie das jetzt im Spiel geschafft haben, hatte ich noch ein bisschen mehr erwartet. Jetzt, nachdem ich aber ungefähr, ich würde sagen, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23 Stunden gespielt habe, ist mir das sowas von egal, denn das Spiel sieht richtig gut aus. Es fühlt sich super an. Die Steuerung ist klasse. Und mir persönlich, und ich gehe mal davon aus, dass viele mich jetzt als Ketzer beschimpfen werden, macht es mehr Spaß als GTA. Das ist ja durchaus legitim. Ernüchternd fand ich jetzt nicht nur den Vergleich mit der E3-Version, mit den E3-Videos. Jedenfalls sehen die Gesichter, wie von Assassin's Creed schon gewohnt, relativ unspektakulär aus, fast so ein bisschen wie Holzpuppen. Also da hätten sie einiges noch dran drehen können. Aber das sind jetzt so Grafiksachen. Eigentlich lege ich da gar nicht so viel Wert. Aber ich finde, das sticht so ein bisschen heraus. Ja, der Punkt ist ja, ich sehe das genauso. Ich denke, da, für mich zählt immer allen voran, macht mir das Spiel Spaß? Kann ich eintauchen in die Welt des Spiels? Und ja, was du gerade sagst, ja, besonders ja der Protagonist und die anderen Hauptcharaktere sehen ja sehr gut aus. Ja, aber dann andere Figuren, genau, wie zum Beispiel seine Schwester. Geht. Genau, man hat dann eben auch Nebencharaktere oder allen von Passanten, die man ja, dessen Profil man sich über sein Smartphone anschauen kann, wie du gerade treffend festgestellt hast, sehen einfach aus wie Schaufensterpuppen, was dann tatsächlich, zumindest für mich in dem Punkt, ein ganz klein bisschen an dieser Atmosphäre, die ja wirklich sehr tiefgehend ist, rüttelt einfach, weil es dann so, ja, man merkt dann wieder so, oh, ja gut, ist halt, ne, da hat man dann nicht ganz so viel Wert drauf gelegt. Ja, das bricht so ein bisschen die Illusion, das stimmt. Genau. Aber ansonsten, ja, es macht super Spaß. Man kann wirklich sehr viel machen, wie man es natürlich auch bei anderen Sandbox-Spielen gewohnt ist, wie wir eben schon angesprochen haben, GTA. Es gibt eben die Hauptmission, das ist eine Kampagne, die besteht aus 5 Akten, die jeweils weiterhin noch in einzelne Kapitel unterteilt sind. Also das Prinzip kennt man ja auch mittlerweile. Dann gibt es noch andere Seitenmissionen, die eben ein bisschen Geschichte erzählen, allgemein vom Hauptcharakter, vom Hacken, wie es mit CTOS, das ist übrigens der mehr oder weniger der große Antagonist, der über allen schwebt. Das sind nämlich die alle vernetzt haben und die ganze Stadt abhören und irgendwas im Schilde führen. Die typische böse, große industrielle Firma, wie auch immer. Genau, einfach das riesige Damoklesschwert, was über der kompletten Stadt hängt einfach. Naja, und neben diesen Missionen eben kann man natürlich auch sacken viel anderen Zeug machen. Poker spielen darf man. Man kann überall in der Stadt Koffer finden. Über die gibt es dann auch wieder verschiedene Aufträge, zum Beispiel, dass man mit seinem Auto und einem anderen Auto hinterherfahren muss und dabei lädt man dann Daten runter oder auch Menschen befreien muss, denn der Menschenhandel hat in dem Spiel auch eine zentrale Bedeutung. Aber ja, das finde ich toll, dass solche schwierigen Themen wie Menschenhandel in dem Spiel angesprochen werden, oder angerissen nur. Es ist ja. Ja, da bin ich jetzt mal ganz ehrlich, kein Scherz, und ich hoffe mal, dass man mich dafür nicht hassen wird, denn das war von mir echt nicht böse gemeint oder ich hatte doch keine böse Absicht da. Aber ich habe das anfangs nicht kapiert, aber ich habe gesehen, dass halt so, ich gehe halt rein in dieses Haus. Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten. Es ist einfach ein Haus, sagen wir mal. Und dann siehst du erstmal ganz viele Brüste. Und dann dachte ich mir erstmal so, oh, Brüste, cool. Und hab dann irgendwie erstmal gar nicht geschnallt, was eigentlich das Thema war. Wobei, eigentlich muss ich ja sagen, ist es dann ja gerade cool, dass dir dann sozusagen dein Grinsen im Hals stecken bleibst. Ja, das stimmt. Gerade überhaupt keinen Sinn, aber du weißt, was ich meine. Nein, es ist aber tatsächlich, darum geht es mir gerade. Also das war tatsächlich dann auch meine Lehre daraus. Ich wurde auf einmal total, gut, ich will es nicht übertreiben, also schlecht wurde mich, aber ich habe auf einmal ein ganz übles Gefühl bekommen, weil ich quasi belächelt habe, dass da nackte Frauen stehen und dann auf einmal merke, oh Moment, das ist eine Auktion, die sich um Menschenhandel dreht. Und danach, ja genau, war mir aber auch das Grinsen vergangen und ich habe mich erstmal ein bisschen kacke gefühlt. Genau. Und dann genau, was du gerade gesagt hast, fand ich ja auch klasse, dass das Spiel eben genau diesen Weg beschreitet, weil es einfach auch es zeigt halt das, wie es ist. Es geht nicht hin und macht, also man wird es dann selber sehen, wie gesagt, ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn das Spiel ist wirklich sehr, sehr cool, es ist sehr immersiv. Und möchte das gar nicht weiter vorwegnehmen. Aber ja, es stellt die mehr oder weniger die Realität in dem Punkt so dar, wie sie auch wirklich ist. Ja, genau. Ein bisschen seltsam fand ich, dass viele Charaktere eingeführt werden, richtig mit Zwischensequenz und allem, und erweisen sich dann aber eher als unwichtig. Und auch, dass zahlreiche Nebenmissionen sich irgendwie im Prinzip immer wiederholen, hat mir auch so ein bisschen sauer aufgestoßen. Aber das sind nur so kleine Schnitzer, würde ich sagen. Ganz toll, finde ich, müssen wir unbedingt drüber reden, finde ich, den Online-Modus. Weil da haben sich ja einiges von meinem Lieblingsspiel Dark Souls übernommen. Und zwar sind das so eine Art Invasion. Du kannst also in andere Spielwelten einbrechen oder halt andere brechen deine Spielwelt ein, versuchen dir Daten zu klauen, indem sie dich verfolgen und versuchen zu hacken. Es gibt da aber verschiedene Spielmodi. Also da gibt es zum Beispiel was, wie ich schon sagte, man verfolgt jemanden und versucht nicht entdeckt zu werden, ihn zu hacken und darf halt nicht entdeckt werden. Aber es gibt auch andere Modi. Erinnerst du dich gerade an die Sachen, die es da gab? Ich muss dazu sagen, wie wir eben auch schon festgestellt haben, ich spiele immer erst hauptsächlich die Einzelspieler-Komponente eines Titels. Hast du die Online-Modus ausgeschaltet? Nein. Okay. Also ich habe es schon dabei. Ich gucke aber, dass ich tatsächlich das meistens in Frieden lasse, weil mir persönlich gefällt die Geschichte sehr, sehr gut. Ich habe jetzt von vielen gehört, dass die Geschichte teilweise recht hanebüchen für sie sei und nicht ganz so spannend. Ich finde sie klasse. Was ich sehr lustig fand, habe ich eben gerade erst, bevor wir einen Podcast gemacht haben, eine Runde gespielt. Das war, ich glaube, Free for All heißt es. Oder vertue ich mich gerade? Das kann sein. Das ist dieser Modus, wo halt dann 8 Spieler quasi einem Hack hinterher müssen. Und halt der Erste, der hackt, der gewinnt quasi. Der halt die Übertragung schafft, der gewinnt. Das fand ich recht lustig, weil dann noch alle sich versuchen, gegenseitig an die Gurgel zu springen. Genau, ich muss mir den Online-Modus nochmal genau angucken, weil du sagst es ja gerade schon, es gibt wirklich verschiedene Arten der Matches. Und auch so 1-gegen-1, dass man sich quasi bekämpft. Genau. Aber auch gewaltlose Auseinandersetzungen. Das Lustige ist, es ist ähnlich wie bei Dark Souls, bei 1-1, das hatte ich auch heute Morgen, als ich habe den meisten Tag darauf verbracht, den Einzelspieler zu spielen, damit wir auch gut drüber reden können. Ich bin übrigens mittlerweile bei Akt 3 angekommen, also noch gar nicht so weit, ich würde sagen, die Hälfte habe ich ungefähr, genug davon. 1-gegen-1, sehr amüsant, ich habe mich einfach in mein Auto gesetzt und daneben gewartet. Und auf einmal fing er dann wie bekloppt rumzulaufen, weil du kriegst ja tatsächlich, also wie ähnlich wie bei Dark Souls, du weißt dann schon, dass halt jemand da ist in der Nähe, du kriegst das halt so mit. Und er fing einfach an, die Passanten zu erschießen. Er war sehr frustriert. Ja, das ist halt total. Das war nicht mal absichtlich. Ich war halt direkt in ein Auto gestiegen und dachte dann so, verstecke ich mich kurz und warte, bis er kommt. Und dann ist es mir aufgefallen, dass er gar nicht kapiert, dass ich in diesem Auto sitze. Und von da ging es dann los, dass ich einfach nur Spaß habe und ihn ein bisschen getrollt habe. Ja, und dann war es aber auch irgendwann vorbei, weil er keine Lust mehr hatte. Traurig. Ja, insgesamt, Watch Dogs hat mich begeistert mit der cineastischen Inszenierung, aber mich nicht so abgeholt und mitgenommen, wie ich es mir erhofft und gewünscht hätte. Ich war aber ein bisschen darauf vorbereitet. Ich finde, es ist ein sehr gutes Spiel, aber jetzt nicht der Titel, wofür man sich jetzt eine Plattform zulegt extra, eine neue. Also bei mir war eben der Fall, das Einzige, wo ich wirklich dann etwas bitteren Beigeschmack hatte, war der Anfang, wie eben schon erwähnt, als PC-Spieler muss man halt ein bisschen an den Einstellungen manuell drehen, über eine Textdatei, damit auch wirklich alles rausgeholt wird. Wie gesagt, das fand ich dann einfach ein bisschen schade, weil ich ja quasi mein Produkt auch gerne einfach nur starten möchte, ohne dass ich selber noch großartig dran rumfummeln muss. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das Spiel von Anfang an trotz dieser kleinen Anfangsschwierigkeiten komplett gepackt. Also als Aiden Pierce durch Chicago zu rennen, zu hacken, dann eine recht emotionale Geschichte zu haben, indem er eben versucht, den Tod seiner Nichte zu rächen, aber auch eben auf seine Familie jetzt noch aufpasst, weil sehr viele ihm an den Kragen wollen, fand ich einfach klasse. Ich konnte mich damit auch so ein ganz klein bisschen identifizieren. Das hat so ein bisschen in Anführungszeichen was von Batman, denn er wird ja auch der Außen-, also Vigilante, ich spiele es in Englisch, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er im Deutschen genannt wird, genannt. Und er ist ja eben dieser Held, der eben da ist und auch über Chicago und die Leute dort wacht, aber eben seine eigenen Ziele verfolgt. Punktum, für mich einfach grandios. Ich gebe 8 von 10 Hackbraten. Ja, ich muss... Hackbraten? Ja, hacken und so. Ah! Von mir gibt's 9 von 10 Wachhunden. Cool. Cool. Sag mir doch nochmal, du hast mir eben im Vorgespräch nochmal erzählt, dass du ein Spiel gerade wieder spielst, das du schon vor ungefähr einem Jahr schon mal gezockt hast. Von einem halben Jahr, stimmt. Und zwar von einem halben Jahr, ja. Final Fantasy 14 Realm Reborn. Das ist ein MMO im Final Fantasy Universum, also in der Welt Eärzoth. Ich weiß gerade nicht, wie man es richtig ausspricht. Und im Wesentlichen kann man es sich wirklich so vorstellen wie quasi ein bisschen World of Warcraft, aber mit einem eigenen Kampfsystem und einer wirklich riesengroßen Welt mit massig zu entdecken und eben durchweg diesen Final Fantasy Anleihen. Die Charaktere haben eben dieses Aussehen. Dann ist alles teilweise sehr, sehr putzig gehalten, um es mal so zu sagen. Das Kampfsystem wurde natürlich nicht übernommen aus den Nicht-MMO-Teilen. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen umständlich gewesen. Aber obendrauf sieht es wirklich sehr, sehr schick aus, frisst dafür nicht so viele PC-Ressourcen. Und ich glaube, es gibt es auch für PlayStation 4. Genau, das ist vor ein, zwei Monaten für die PS4 rausgekommen. Es soll auch noch eine Xbox One-Version kommen. Ja. Steht noch nicht fest, wann, aber es sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und hat auch wirklich bei der Presse ganz gut abgeräumt. Ja, ich habe es auch, wie gesagt, vor einem halben Jahr das erste Mal gespielt und getestet und war auch wirklich sehr überzeugt. Und ich dachte, ich rede jetzt an dieser Stelle nochmal einfach über den Titel, denn es ist eines der wenigen MMOs, bei denen ich sagen kann, doch, hier kann man immer wieder mal reinschauen, ohne dass man das einem total langweilig wird, ohne dass es total monoton wird. Ja, ich bin ja überhaupt nicht der MMO-Spieler, aber ich glaube, das würde mich reizen und natürlich auch die Elder Scrolls Online. Da warte ich aber als Consolero halt auf die PS4 bzw. Xbox One-Fassung. Da bin ich gespannt drauf. Aber Final Fantasy Realm Reborn, ich glaube, ich schaue es mir auch nochmal an auf der PS4. Ja, auf der PS4, glaube ich, werde ich es mir auch definitiv noch einmal dazu anschauen. Guti, guti. Ich denke, da haben wir heute ganz schön feine Sachen gehabt. Ja, definitiv. Und ich habe gehört, dass jetzt noch eine viel feinere Sache kommt und ich war aber leider gar nicht dabei. Ja, Julian, ich weiß auch nicht, wie das denn kommt. Ey, du hast dich mal wieder gedrückt, du warst wohl zu schüchtern. Wir haben nämlich den lieben Fabian von Game One zu Gast und mit dem schnacken wir über ein Retro-Thema. Das heißt, wir haben heute zwei Kategorien in einer. Das ist natürlich Megastar. Und aber auch weder frisch noch scheiß. Sau cool. Ich freue mich drauf und ich höre es mir jetzt sofort an. So, ich glaube, ich habe jetzt den Fabian in der Leitung. Hallo Fabian. Na? Hallo Tim, na? Ich hoffe, du sitzt bequem. Ich sitze auf meiner Couch, also alles super. Ich lümmel hier so rum vor meinem Computer. Also alles bestens. Ich habe dich eingeladen und du hast zum Glück zugesagt, es geht um das Thema Game Boy. Der Game Boy ist jetzt so ungefähr 25 Jahre alt. Genau. Also ich glaube in Japan sogar ziemlich genau. Ich glaube, da ist es schon vorbei. Da war es Ende April soweit. 89, genau. Genau. In Amerika wäre es im Juli, Ende Juli soweit. Und bei uns so in Europa oder Deutschland hat es ja dann noch eine ganze Ecke länger auf sich warten lassen. Da kam der ja irgendwie anderthalb Jahre später als Ende in September Japan raus. 90. Ich habe dann zu Weihnachten einen bekommen damals. Und ich war sehr, sehr happy, muss ich sagen. Es war schon ein sehr, sehr schönes Weihnachtsfest. Es war auch cool, wenn ich da jetzt schon mal so direkt einsteigen darf dann. Du hattest ja, ich weiß nicht, ob du bist ja noch ein bisschen jünger jetzt als ich, ob du damals auch dann dieses Bundle mal hattest, irgendwann, was es am Anfang vom Game Boy gab. Das war ja schon so komplett ausgestattet. Du hattest dann, da war schon Tetris dabei und da waren Kopfhörer dabei. Ich glaube, da war sogar so ein Game Link Kabel dabei. Also alles Kram, wo heute Nintendo nochmal extra für Geld verlangen würde, also auch Kopfhörer, war es wäre jetzt heutzutage super ungewöhnlich, sowas dabei zu packen. Und mit Tetris hattest du halt echt auch ein dickes Spiel gleich am Start, was super gut war, was ich sogar heute noch gut zocken kann in der Originalversion oder auch in diversen Nachfolgern, die es gab. Das war schon ein Flash, weil du hattest halt auf einmal sowas für unterwegs am Start, was weit darüber hinausging, was so vorher so LCD-Spielchen waren, wo im Grunde genommen immer nur verschiedene Bildschirmteile dann, die statisch waren, beleuchtet wurden, je nachdem, in welcher Spielphase du warst. Und auf einmal hattest du da richtige Spiele, wie man sie halt kannte vom NES in der Qualität. Das hatte ich schon etwas früher. Und du konntest das dann halt überall mit hinnehmen. Das war der Knaller, wenn man dann mal zu irgendwelchen Verwandtschaftsgeburtstagen musste oder auch auf Reisen. Das hat auf einmal eine ganz neue Welt der Videospiele eröffnet. Ja, ich war 2 Jahre alt, 1990. ich habe aber auch noch mit dem Ur-Gameboy, mit dem dicken, gespielt, weil ich nämlich einen Gebrauch bekommen habe. Meine Eltern haben da einen, ich glaube, vom Flohmarkt oder so oder von Verwandten abgekauft und hatte halt auch dieses Komplettpaket mit Tetris, noch ein paar anderen Spielen. Aber wie du schon sagst, es war echt ein super Bundle. Gerade wenn man jetzt bedenkt, du sagtest es auch schon, jetzt musst du sogar beim 3DS fürs Ladekabel extra latzen. Das ist schon ja. Eine ganz andere Richtung. Genau, gut, wobei du damals, muss man ja fairerweise sagen, da gab es noch keinen fest verbauten Akku, der wurde halt immer noch mit Batterien gefüttert, der Gameboy. 4 Batterien halt gleich mal rein. Aber die haben auch okay lang gehalten. Also ich kann mich beim Gameboy nicht daran erinnern, dass es irgendwie eine Schwäche war, wie bei vielen der Farbhandhelds, die dann folgten, wie dem Atari Lynx oder dem Game Gear, die waren, da war die Zeit noch nicht so reif für. Die haben unheimlich schnell die Batterien gefressen und mit dem Gameboy hingegen, mit den 4 Batterien, da konnte man schon richtig lange zocken. Also das hat dann schon mal ordentlich lang auch gehalten. Wobei natürlich muss man fairerweise auch sagen, aus heutiger Sicht der Bildschirm war natürlich auch nichts Besonderes. Der war niedrig aufgelöst, der hatte nur diese verschiedenen Grau- oder Grünstufen und auch keine krasse Beleuchtung oder so. Deswegen gab es ja auch noch so einen schönen Markt am Anfang für so Gameboy-Accessoires wie diese Lupe mit dem Licht drin und all diesem Kram. Ich hatte das tatsächlich auch. Aber dadurch, dass man noch auf einem ganz anderen technischen Stand war und auch an andere Bildschirme gewöhnt, hat mich das damals gar nicht so gestört. Man wusste halt, okay, man sollte vielleicht mal ein Lämpchen irgendwie haben oder man kann es nicht irgendwo im Dunkeln spielen. Das war aber an sich völlig okay. Also der Kontrast zum Beispiel ging auch, den konnte man, glaube ich, auch regeln mit so einem Regler an der Seite. Also es war völlig okay. Also der Gameboy war ja generell nicht up-to-date, was Grafik und so weiter anging. Der Game Gear war halt schon in Farbe und der Gameboy war halt wirklich noch in diesen 4 Graustufen. Und 160x144 Pixel, das ist auch nicht die Welt. 2,6 Zoll Bildschirm und dann halt, ich glaube, maximal 40 Pixel waren das auf einem Bildschirm. Das ist wirklich nicht viel, aber es hat überhaupt dem Spaß keinen Abbruch getan. Es hat Spaß gemacht, man hat das Ding geliebt. Ich glaube, wenn ich damals einen Gameboy mit Hintergrundbeleuchtung gehabt hätte, wäre ich gar nicht mehr hinter dem hervorgekommen. Wahrscheinlich. Wir können ja da schon mal vielleicht kurz vorgreifen. Es gab ja später noch mal einen Game Boy Light, der aber leider nur in Japan rausgekommen ist. Das fand ich immer ein bisschen schade. Ich war da mal recht neidisch drauf, wenn ich den so ein Videospielmagazin gesehen habe. Weil der hatte tatsächlich dann eine Beleuchtung mit am Start und war vom Design her auch ein bisschen schöner. Der baute, glaube ich, auf dem Game Boy Pocket, den es inzwischenzeitlich schon gab. Den fand ich übrigens richtig geil, muss ich sagen. Da machen wir natürlich schon einen großen Sprung, weil der kam erst 96 raus. Aber der war halt kompakter, der brauchte weniger Batterien. Und der hat so ein schön zeitloses Design, finde ich. Ich habe den noch in dem Original Silber quasi hier auch noch in dieser Kunststoffbox, in der der ausgeliefert wurde. Und der ist richtig toll. Also der wirkt immer noch sehr, sehr stylisch irgendwie vom Design her. Während der Ur-Gameboy, du hast es ja schon angesprochen, der war jetzt technisch nicht auf dem neuesten Stand. Und der war auch keine besondere Schönheit ansonsten, sowohl was die Farbgebung angeht, als auch das Design. Der war schon recht, wie sagt man denn, so praxisorientiert oder nutzungsorientiert gebaut. Das war keine Schönheit, nee. Und wenn du dann noch bei dem Ur-Gameboy die Lupe raufgeklemmt hast, dann war das ein extrem hässliches, klobiges Teil. Das stimmt, also schön war er nicht. Aber dafür, ich meine, im Endeffekt, du hast es ja schon gesagt, er hat sich gegen Game Gear und das Lynx durchgesetzt. Das Entscheidende waren die Spiele und da gab es halt echt einfach eine riesengroße Palette an. Also da gab es sicherlich auch viel Spiele, die nicht so gut waren. Ich glaube, generell war der Output sehr, sehr hoch an Spielen, aber es gab auch unglaublich viele tolle Spiele. Also es gab ja die Mario Land-Reihe, aber wahrscheinlich hast du jetzt eh schon vorbereitet so spezifische Titel, über die wir dann nochmal sprechen wollen. Ich würde gerne über die Spiele sprechen, an die du als erstes denkst, wenn es um das Thema Gameboy geht. Oh, das ist schön. Also mir kommt natürlich die ganze Super Mario Land-Reihe in den Sinn. Das erste Super Mario Land gab es recht früh. War klassisches 2D-Jump'n'Run, war aber ein bisschen ungewohnt, weil es hatte ein recht eigenwilliges Mario-Design, es hatte recht seltsame Gegner, es hatte auch diese Fluglevels, aber trotzdem ist es mir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben, weil es sich sehr schön gespielt hat, weil es hatte einen coolen Soundtrack, der auch ein bisschen ungewöhnlich war. Und es gab dann auch diverse Fortsetzungen und da haben sie sich wieder ein bisschen mehr angenähert an so das, was sie mit Super Mario World dann hatten, diese Art von Design. Also Mario war deutlich größer dann schon im zweiten Teil. Und mit dem dritten Teil kam dann Wario dazu, wenn ich mich richtig erinnere. Das war dann... Wario Land. Ja, ich glaube, der hieß gar nicht Super Mario World 3, Super Mario Land 3, sondern hieß einfach Wario Land. Genau, also das ist mir sehr, sehr gut in Erinnerung geblieben. Es gab Metroid relativ früh am Anfang schon. Das war, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Auch sehr cool gewesen. Und was natürlich für mich eigentlich mit der größte Klassiker ist, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist das The Legend of Zelda Link's Awakening. Genau, das ist das Ding, was mich als richtig beeindruckt hat. Also ich war damals in der Grundschule und ein Kumpel von mir hat mir das gezeigt. Und dann hat er mir gezeigt, dass man in dem Dorf ganz am Anfang Kokolind, nee, so hieß die Insel, ne? Kokolind war die Insel, aber jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie das Dorf hieß. Na, jedenfalls das Dorf. Und dann hat er mir den Laden gezeigt, das Geschäft, wo man einkaufen konnte. Und dann hat er mir den Trick gezeigt, dass man den beklauen kann. Ich war total geflasht, daran erinnere ich mich noch wie heute. Also da hatten wir, glaube ich, gerade unsere Spice Girls Chupa Chups Lutscher und dann haben wir auf dem Gameboy, zu zweit auf einem Gameboy, ich frage mich, wie wir damals was erkennen konnten, in der Sonne und ich war total geflasht. Also ich war geflasht davon, weil es hatte so eine Wertigkeit, also auch schon von Grafik und Sound her, das war im Grunde genommen, also natürlich nicht identisch, aber es hatte schon eher sowas von Zelda 3 vom Super Nintendo und viele andere Gameboy-Spiele waren halt eher so auf NES-Niveau. Und das Zelda wirkte richtig, richtig aufwendig und es wirkte sehr hochwertig. Es war damals auch wirklich episch. Genau, es war auch episch und ich erinnere mich, also man darf es natürlich jetzt nicht spoilern, aber ich weiß auch, dass die Story mir gut gefallen hat und auch eine schöne Auflösung am Ende hatte. Es hatte natürlich den kleinen Nachteil, dass der Gameboy nur zwei Knöpfe hatte. Der hatte ja nur zwei Haupt-Action-Buttons, Select und Start, aber zum Beispiel auch keine Schultertasten. Das heißt, du warst relativ oft gezwungen, die Items umzubelegen auf dem Gameboy. Aber es war natürlich da auch noch ein bisschen reduzierter. Du hast nicht so viele Sachen gehabt, wie jetzt zum Beispiel bei einem Link Between Worlds auf dem 3DS, wo es eine ganze Armada an Items gibt, die man ständig sich dann da hin und her schieben kann. Also das Zelda ist auch heute noch, ich habe das auf dem 3DS mal wieder gespielt, da gibt es ja mittlerweile als Download. Das ist so ein Spiel, was man eigentlich echt unbedingt mal gespielt haben muss. Ich habe die Download-Version auf dem 3DS kürzlich noch gespielt und das macht wirklich noch genauso viel Spaß wie damals. Das ist zeitlos und es ist eine unpopuläre Meinung, aber ich muss sagen, für mich ist Link's Awakening das beste Zelda-Spiel. Also es ist sehr, sehr gut, aber es natürlich auch innerhalb des Rahmens, den sie hatten, weil wenn man ehrlich ist zum Beispiel, die Spielwelt oder die Insel ist schon sehr klein. Also sie besteht aus nicht allzu vielen quadratischen Spielfeldern. Und klar, du hast dann die Dungeons noch da drin, aber so, das ist einem damals nicht so aufgefallen, aber heutzutage merkst du halt schon, okay, das war halt wirklich ein kleines Gameboy-Modul. Du musst da schon ein bisschen Zugeständnisse machen. Andererseits ist das bei, wenn man heute Zelda 3 spielt, kommt einem das auch deutlich kleiner vor, als wenn man es vor 20 Jahren schon auf dem Super Nintendo gespielt hat. Aber, also ich gebe dir schon recht, es ist sehr, sehr gut. Das beste Zelda-Spiel weiß ich jetzt nicht. Also da gibt's auch andere, die mir auch echt sehr, sehr gut gefallen haben. Also auch jetzt zum Beispiel Link Between Worlds, auch wenn ich das bis heute noch nicht durchgespielt habe. Aber es war schon top auf jeden Fall. Wie sieht es mit den Pokémon-Spielen aus? Also du warst ja älter, wir waren da glaube ich noch ein bisschen anfälliger für. Als ich Pokémon die rote Edition unterm Weihnachtsbaum hatte, das war schon echt was ganz, ganz Großes. Also da muss ich sagen, ich kenne eine ganze Menge an Gameboy-Spielen und ich habe auch noch eine ganze Menge anderer Favorites. Aber bei Pokémon, das kam ja auch so spät raus, da war der Gameboy ja schon eher so im Herbst seines Lebens. Da war bei mir die Gameboy-Zeit schon so ein bisschen vorbei, weil jetzt muss ich gucken, dass ich nichts Falsches sage. Wann kam das erste Pokémon denn raus? 96 oder so? Nee, das war später. Oder noch später? 98 oder 99? Ich meine 99 müsste das gewesen sein. Das ist krass. Ich sehe das gerade. Die kamen in Japan kamen die im Februar 95 und in Europa und hier kamen sie im Oktober 99. Das sind halt mal 4,5 Jahre später. Haben sie gedacht, ach ja, jetzt könnten wir mal gucken, ob da vielleicht Pokémon in den Märkten auch funktioniert. Und da war ich dann schon 18 und da hat sich natürlich schon unfassbar viel getan. Da hast du halt mal Generationen an Konsolen noch dazwischen gehabt. Da war die PlayStation 1 ja schon lange auf dem Markt. Da standen ja fast schon so die Nachfolgegeneration davon an. Und da war ich gerade nicht so im Gameboy-Zockfieber. Deswegen ist Pokémon bis heute was eher so ein bisschen an mir vorbeigegangen ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ist Mario Picross. Das ist sicherlich ein sehr spezielles Spiel. Sagt dir Picross generell was? War das nicht? Ich denke gerade an so ein puzzelartiges Sudoku-Spiel. Ja, genau. Das ist so eine Art Zahlenrätselspiel, wo du in so einem auch rechteckigen Spielfeld quasi durch Ausschlussverfahren und kluges Überlegen erraten musst, welche Felder, das ist jetzt schwierig zu erklären, wenn du das nicht vor Augen hast, du musst quasi Felder markieren und andere nicht markieren und durch die, wo du die Markierung setzt, entstehen dann so Motive oder bestimmte Muster auf dem Spielfeld und du darfst halt, so ähnlich wie bei, wie heißt dieses Spiel, ja. Minesweeper, darfst du halt keine Felder falsch markieren, dann kriegst du dafür immer Strafpunkte und Strafzeiten. Das fand ich sehr schön. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt, ist Donkey Kong. Der Anfang des Spiels war dieses Spielhallenspiel und danach hast du quasi, dann öffnete sich auf einmal noch so ein ganz anderes großes Spiel, wo du so kleine Rätselareale hast, so 2D-Rätselbereiche, wo du so Leitern klettern kannst und immer Sachen einsammeln musst und dann öffnet sich dann im Endeffekt dann da der Ausgang. Ist ein sehr, sehr cooles Spiel, kann man auch eher schlecht konkret beschreiben, warum das cool ist, aber gibt es, glaube ich, auch als Download für den 3DS und auch ein richtig, richtig cooles Spiel, auch sehr groß. Es hat, glaube ich, über 100 Levels gehabt, so 100 Platforming-Levels oder wie sagt man, Plattformer-Levels und wurde ja auch später dann zu einer eigenen Serie, die dann Mario vs. Donkey Kong hieß. Haben sie, glaube ich, dann erst aber wieder auf dem, na gut, der GBA war ja dann der Nachfolger im Grunde genommen, gab es auf dem GBA und auf dem DS, glaube ich, auch noch. Hat sich heute ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt, aber so die ersten Teile und gerade auch dieses Donkey Kong auf dem Game Boy, sollte man sich auch unbedingt mal angeschaut haben. Fand ich auch sehr, sehr gut. Ich habe vorhin schon mal übrigens gesagt, dass mit dem Metroid, da muss ich jetzt nochmal relativieren, das habe ich, glaube ich, nicht seinerzeit gespielt, sondern das habe ich erst später mal nachgeholt. Fällt mir jetzt gerade ein, wo ich mir hier Bilder davon anschaue, das war dieses Metroid 2 Return of Samus, eine Fortsetzung von dem NES-Spiel. Auch das ist gut, ist vielleicht nicht ganz so gut gealtert wie die anderen Spiele, die ich jetzt genannt habe. Ich habe so die Erfahrung gemacht, so Puzzlespiele wie Tetris oder auch dieses Picross oder auch sowas wie Donkey Kong, das altert natürlich besser als Spiele, die jetzt ein bisschen Ära oder so gelebt haben. Das muss man heute schon ein bisschen abstrahieren können, wenn man solche Gameboy-Spiele heute noch nachholen will. Wo ich auch ein Fan von bin, nach wie vor, auch wenn heutzutage kommen ja da auch noch viele neue Teile raus, gab es gerade auch einen neuen 3DS-Teil, ist Kirby. Ja, genau, Kirby's Dream Land. Da hatte ich auch einen Teil, ich glaube, das war Teil 2. Ja, mir gefiel das schon damals, dass man halt, wie Kirby das so macht, die Kräfte der Gegner absorbieren konnte. Und der Soundtrack hat mir gut gefallen. Und generell war Kirby damals auch nicht so leicht, wie es heute ist. Es war schon ein Tick anspruchsvoller, oder? Ja, also gut, ich glaube, richtig schwer war es aus heutiger Sicht jetzt auch nicht so, aber ich glaube, es war noch ein bisschen schwerer als... Also Kirby hat ja gerade heutzutage auch den Ruf, dass die Spiele immer sehr, sehr leicht sind. Und ich glaube, ganz so krass war es beim ersten Teil noch nicht. Also das war tatsächlich noch ein bisschen fordernder. Besonders haben mir immer die Endgegner gefallen bei Kirby's Dream Land 2. Besonders dieser Baum, das war, glaube ich, der erste Endgegner. Der ist mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben. Ja, stimmt. Den Baumgegner, da muss ich auch immer sofort dran denken. Was mir auch noch einfällt, was ich technisch eher beeindruckend fand als spielerisch, es gab später Donkey Kong Land mehrere Teile. Ich bin nicht sicher, ob es 2 oder 3 jetzt waren. Das waren quasi Ports von Donkey Kong Country, also Ports im Sinne von, sie haben das Setting genommen, die Levels waren schon anders Und ich fand es recht beeindruckend, weil es ja mit zu den schönsten Super Nintendo-Spielen gehörte. Und dass sie das geschafft haben, nochmal auf den Game Boy umzubauen. Echt? Also auf dem Game Boy Color gab es tatsächlich Donkey Kong Country. Und das war tatsächlich ein Port vom ersten. Und dieses Donkey Kong Land war halt quasi sowas, so eine Eigeninterpretation mit anderen Levels. Aber wo sie auch versucht haben, die Sprites und sowas nachzuempfinden. Und das war technisch auch sehr, sehr cool. Also kann man sich auch mal anschauen. Ist zumindest ein Kuriosum, was man mal so mal gesehen haben kann. Was ja, übrigens auch gilt für ein Spiel, was du bestimmt kennst, Mystic Quest. Das fand ich auch toll. Ja, das gehörte ja, glaube ich, zur Final Fantasy-Reihe und hieß irgendwie Final Fantasy Adventure. Genau, und da sie aber, glaube ich, noch nicht, da der Name einfach hier noch nicht etabliert war in Europa, Final Fantasy, haben sie das in Europa dann Mystic Quest genannt und es war halt ein Action-Rollenspiel. Genau, im Prinzip war das ja ein Secret of Mana auf dem Game Boy im Singleplayer-Modus. Später gab es auch eine Super Nintendo-Version, die richtig grottig war. Ja, es war auch ganz anders, weil das Gameboy-Spiel war ja quasi eine Art Action-Adventure und auf dem Super Nintendo war das dann so ein rundenbasiertes Rollenspiel, was kurios war, weil ausgerechnet das haben sie nach Deutschland gebracht, obwohl das das Schlechteste war im Vergleich zu anderen Spielen, die es da gab, wie, also wenn sie halt damals mal sowas wie Final Fantasy 2 oder 3 vom Super Nintendo rausgebracht hätten hier, dann hätte man da was richtig Geiles gehabt. Und dieses Mystic Quest war halt so, nee, also auf dem Super Nintendo jetzt. Das hat er leider nicht so viel Bock gemacht. Aber das Gameboy-Spiel nach wie vor auch sehr cool. Kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken. Habe ich auch als relativ episch und lang in Erinnerung. Weiß ich gar nicht, ob das heute noch stimmt. Ja, man ist auch lange, lange nicht mehr gespielt. Wo ich jetzt vorhin sagte, ist Pokémon an mir vorbeigegangen. Es gab durchaus danach so Anfang der 2000er noch Spiele, die ich dann wieder gespielt habe, einfach weil ich sie unbedingt gerne haben wollte und nochmal sehen wollte. Zum Beispiel auch diese Zelda-Fortsetzungen, die von Capcom entwickelt waren. Oracle of Ages und Oracle of Seasons. Die gibt's mittlerweile auch als 3DS-Downloads und die fand ich auch cool. Da fand ich das so interessant, dass du diese zwei Spiele im Grunde genommen aus dem gleichen Universum hattest, auch die gleichen Grafiksets wahrscheinlich auch benutzt haben und alles, aber trotzdem waren die total unterschiedlich. Das eine war so ein bisschen mehr rätselorientiert und das andere war dafür ein bisschen, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es war wahrscheinlich ein bisschen anspruchsvoller, was Kämpfe angeht oder generell. Und es hatte halt dieses Feature, dass das eine war ein Zeitreisespiel und das andere war so ein, wo man die Jahreszeiten variieren konnte, glaube ich. Also es würde zumindest, die Titel würden das ja nahelegen. Ja, ich meine auch, das war so. Und ich erinnere mich noch daran, dass man, um das wahre Ende zu sehen, um den Abspann zu sehen, musste man beide Spiele besitzen und am Ende einen Code eingeben, der das dann freigeschaltet hat. So haben sich die verschiedenen Storys dann verknüpft. Ja, also ich, wie gesagt, ich kann bei Pokémon ja nicht so mitreden, aber da ist ja schon immer so, dass die Editionen sich im Wesentlichen in den enthaltenen Monstern dann irgendwie marginal unterscheiden. Aber das waren halt wirklich zwei komplett unterschiedliche Spiele, die beide auch ihr Geld wert waren und ganz individuell waren. Da erzähle ich auch gerne die Geschichte. Ich habe die beide noch im Original verschweißt, hier noch in Folie. Ja, ich habe die mal relativ günstig kaufen können und hüte sie hier wie meinen Augapfel ungefähr, wie meine beiden Augäpfel. Also da freue ich mich immer, wenn ich die mal sehe. Ich packe sie natürlich nie aus, weil das dumm wäre, aber ich habe es als 3DS-Downloads und wollte sie da eigentlich auch nochmal zocken, bin ich aber jetzt noch nicht dazu gekommen. Wenn ich jetzt so weiter drüber nachdenke, jetzt kommt es eher schon so in die Riege der Spiele, wo ich sagen würde, die fand ich ganz gut. Aber es sind für mich jetzt nicht solche Evergreens, die ich jetzt heute auch gerne noch zocken würde. Ich weiß zum Beispiel, dass das Original DuckTales war ein cooles Spiel, wo man ja auch jetzt nochmal ein Remake hatte, halt so ein ganz klassisches 2D-Jump'n'Run von Capcom. Dann Dr. Mario habe ich auch mal gehabt irgendwann. Ja genau, Dr. Mario, das gab's auch noch. Hat mich aber nie so gereizt wie jetzt beispielsweise Tetris. Aber uns würde, glaube ich, noch einiges an Spielen einfallen, wenn wir länger drüber nachdenken. Aber lass uns mal zu dem Game Boy Color übergehen. Der erschien ja 1998 als indirekter Gameboy-Nachfolger und ich war total begeistert, weil Gameboy in Farbe, wie geil ist das denn? Und ich erinnere mich auch an die offizielle Werbung, da wurde nämlich der Gameboy Color Gameboy Color genannt. Das ist dann, glaube ich, wieder so ein bisschen, warte mal, du bist 88 dann geboren. Ja, okay, dann du warst natürlich dann auch in einem guten, sehr empfänglichen Alter dafür. Das war bei mir halt so, ich fand den Pocket cool. Den Color dachte ich mir dann so, naja, okay, das ist im Grunde genommen technisch fast das gleiche Gerät und sehr, sehr, sehr, sehr viele Jahre später und das hat mir dann nicht so eingeleuchtet, weil es gab auch nicht so die krassen Exklusivtitel, die man dann nur auf dem Game Boy Color hätte spielen können, warum sich das gelohnt hätte. Deswegen habe ich auch damals tatsächlich keinen gehabt dann oder habe mir erst sehr viel später einen gekauft, mehr aus so einem historischen Interesse dann. Aber ich weiß nicht, der Game Boy Color war nie so mein Ding dann, aber der war natürlich toll für die ganze Pokémon-Generation und für die ganzen Pokémon-Teile, die dann da auch rauskamen. Aber so an mir ist er eher vorübergegangen. Also für mich gab es eigentlich den Game Boy Pocket und dann bin ich halt wieder mit auf den Game Boy Advance voll abgegangen. Ich fand ja recht clever von Nintendo, dass man viele Spiele, die für den Game Boy Color waren, noch auf dem normalen Game Boy spielen konnte. Die waren dann natürlich grafisch nicht so opulent, falls man das bei Game Boy Spielen sagen kann, aber nicht so wie die nur auf den Game Boy Color liefen. Aber es war schon nett, dass man nicht gleich das neue Gerät haben musste, um die neuen Spiele zu spielen. Dragon Quest Monsters war zum Beispiel ein ganz, ganz tolles Rollenspiel. Kann man heute noch sehr gut spielen. Und das konntest du wirklich auf dem alten Gameboy und auf dem Color spielen. Ja gut, die wollten natürlich auch die ganzen... Also klar, du kannst Leute natürlich dann immer zwingen, die neue Hardware sich anzueignen. Aber du hast natürlich dann auch einen relativ großen Teil, den du ausschließt. Und für die Verkaufszahlen ist es ja auch nicht so gut. Wenn du weißt, da sind Millionen Leute, die haben einen normalen Gameboy. Dann machen wir das doch mal so, wenn es technisch funktioniert, lassen wir die das dann mit ihren alten Gameboys auch nochmal spielen. Also das war natürlich dann ganz gut. Und ich glaube, es war auch von daher für Nintendo... eigentlich ganz gut, weil es schon eine Zeit war, wo die anderen Plattformen schon nicht mehr so wirklich existent waren. Die hat natürlich auch wenig Konkurrenz. Also deswegen, obwohl der Game Boy Color so spät dran war, konnten die da eigentlich, glaube ich, ganz entspannt sein. Weil es einfach, naja, es gab nichts groß anderes. Mir sind in der Zwischenzeit doch noch Spiele eingefallen. Nämlich auch, ich habe jetzt meinen 3DS hier mal kurz eben angeschaut gehabt. Kennst du dieses Pinball Revenge of the Gator? Sagt dir das was? Ja klar, das ist so der Pinball-Titel für den Gameboy gewesen. Super Spiel. Super schräg ist ein kleines Flipperspiel mit der Thematik Krokodile irgendwie. Also da sind auf den Spielfeldern immer so verschiedene Krokodile, die dann den Ball schlucken und wieder ausspucken oder irgendwie eingerollt rumliegen und man muss um die rumschießen. Ist mit mein Lieblings-Flipperspiel, komischerweise. Auch im Vergleich zu anderen Gameboy-Spielen kam mir das immer sehr schnell vor. Gameboy-Spiele waren ja normalerweise ein bisschen gemächlicher, aber das ging wirklich... super flüssig, super zackig, hat echt Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Klar, die meisten Spiele hatten jetzt auch nicht das super krass schnelle Scrolling auf dem Gameboy. Und dieses Pinball-Spiel, das war richtig, richtig flott. Und das hat, ich weiß auch, dass der Soundtrack sehr, sehr schön war. Und also auch, wie dann, wenn diese Kugel runterfällt, dann steht da unten immer dieses Krokodil und schluckt diese Kugel dann runter mit diesem sehr übertriebenen Schluckgeräusch. Das sind einfach so Sachen, die sich mir auch ins Gedächtnis gebrannt haben. Also das kann ich auch heute noch empfehlen und wie gesagt, gibt es auch als Download mittlerweile. Ich hatte auch WWF Superstars, das war das erste WWF-Wrestling-Spiel für den Gameboy. Das ist aus heutiger Sicht nicht mehr besonders gut, aber das hat mir damals auch viel Spaß gemacht, weil sie ganz schön den Look der Wrestler so eingefangen hatten. Fand ich auch gut. Ja, man hat das Ganze damals ja so ein bisschen durch die rosarote Brille gesehen. Solange man seine Lieblingscharaktere oder in dem Fall Wrestler spielen konnte, war man ja schon fast zufrieden, oder? Ja, das stimmt. Da hat man halt so ein bisschen, also das war auch hauptsächlich Filmspiele dann auch angefasst hat oder Lizenzspiele, weil man einfach dachte, na, es ist cool, diese Charaktere zu haben. Ansonsten hattest du so typische Nintendo-Charaktere, aber es war natürlich gleich viel unattraktiver, dann irgendein Spiel zu spielen, wo du irgendeinen generischen Held hast, den du nicht kennst und damit dann irgendwie rumläufst oder rumhüpfst. Wie zum Beispiel, ich habe das, da musste ich auch neulich dran denken, ich hatte dieses Wizards and Warriors Fortress of Fear. Im Grunde genommen ein Jump'n'Run mit Kampfelementen mit so einem Ritter und so, und es war bockenschwer. Da habe ich mir auch die Zähne damals dran ausgebissen, weil es war halt eins von den wenigen Spielen, die man am Anfang so hatte. Man war da auch noch auf eine ganz andere Art und Weise leidensfähig. Du hast halt nur eine Handvoll Spiele gehabt und nicht dieses Überangebot wie heute. Dann hast du halt auch die Spiele durchgespielt, die halt nicht so gut waren. Weil das war dann auch, in der Regel war dann nicht das Spiel dran schuld, sondern du warst einfach zu schlecht. Also das hat man sich zumindest dann eingeredet. Da konnte man das ja auch schlecht schon so in so konkrete Begriffe fassen wie, oh, da ist aber das Level-Design ein bisschen kacke jetzt gerade. Da konnte man diese Differenzierung irgendwie noch nicht so machen. Stimmt. Ich erinnere mich auch daran, dass mir Spiele unglaublich teuer vorkamen. Ich glaube, 60 D-Mark hat ein Spiel so im Durchschnitt gekostet, war wirklich nicht wenig. Also für die damalige Zeit, es war schon auf jeden Fall nicht billig. Man kann das ja hier auch mal sagen, das ist ja alles schon lange her. Ich hatte natürlich voll gut, ich hatte das NES, da war man das natürlich auch gewöhnt. Aber ich komme eigentlich durch ältere Verwandtschaft eher so aus dieser Heimcomputer-Ecke. Ich weiß nicht, ob man das Bewusstsein da eingesetzt hat, dass es Spiele so auch original gibt. Du hast halt immer alle Disketten gehabt mit diesen Spielen, am C64 zum Beispiel. Und dann später mal zu merken, okay, die Spiele kosten eigentlich auch richtig ordentlich Geld. Aber was ja auch völlig okay ist, und es hat einem natürlich auch eine ganz andere Wertschätzung dafür gegeben, wenn man sich so ein Spiel dann gekauft hat, dann hat man sich auch viel eher damit beschäftigt und das auch durchgespielt, als wenn man dann alles irgendwie da hat. Du meinst dann so wie bei Steam mit den Humble Bundles, da kaufst du dann auch echt eine Menge und spielst es wahrscheinlich nie. Genau das meine ich, aber auch dieses, du holst dir ständig, gerade jetzt gibt es ja diese Aktion, wo sie so täglich wechselnde Humble Bundles noch haben, du kaufst und kaufst und kaufst und fügst das alles in deine Steam-Bibliothek dazu und weil es auch fast nichts kostet, aber das Ergebnis ist dann halt auch, du spielst es halt irgendwie auch nie, weil du kaufst es für so ein nicht näher definiertes oder nicht näher definierten Zeitpunkt in der Zukunft, von dem du denkst, dass du dann unglaublich viel Zeit haben wirst, aber das, ob der jemals eintreten wird, das ist halt auch mehr als fraglich. Mir ist übrigens gerade noch ein Game Boy Color Spiel eingefallen, was wir unbedingt erwähnen müssen. Es gilt auch so, was den Metascore angeht, als das beste Game Boy Color Spiel aller Zeiten. Metal Gear Solid. Ach so, ja, okay, ich dachte, du meintest dieses Shantae, dieses Orient Jump'n'Run Spiel. Ja, das Metal Gear Solid für Game Boy Color, das soll sehr, sehr gut sein, ich habe es aber nie besessen. Besessen habe ich es auch nie, aber ich habe es mir ausgeliehen gehabt und dann in einem Zug durchgespielt, weil ich fand es unglaublich spannend. Es hatte keine Längen, es hatte zwar diese minimalistische Game Boy Color Grafik, aber trotzdem war es total episch, extrem nervenzerreißend, spannend und einfach das perfekte Game Boy Spiel für mich. Es hat mich total mitgenommen. Fabian, du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du so einen Everdrive hast. Magst du da nochmal was zu sagen und das ein bisschen erklären? Ja, das ist im Grunde genommen ist es einfach, ich habe sowas für N64 und für Super Nintendo. Das ist ein Modul, einfach ein normales Game Boy Color Modul, glaube ich, in dem Fall, oder Game Boy, wo ein kleiner Slot drin ist für eine SD-Karte, wo du quasi einfach, wenn du deine Originalmodule als ROM-Abbilder hast, kannst du die alle da reinpacken und kannst es aber in der Original-Hardware dann nutzen. Da ist dann einfach so ein rudimentäres Menü davor geschaltet, wo du quasi das Spiel auswählst, was du spielen willst. Es hat halt den Vorteil, du brauchst nur das eine Modul mitnehmen und bist halt unabhängig von der Problematik, dass in Modulen leider irgendwann, das habe ich jetzt leider beim Super Nintendo schon einige Male gehabt, die Batterien sind halt einfach irgendwann fertig, die da drinnen waren und da wird es dann halt alles auf der SD-Karte gespeichert und du hast diese Problematik halt nicht mehr, weil man leider die Module auch nicht selbst ohne weiteres aufbekommt, da braucht man ein spezielles Werkzeug, muss eine neue Batterie wieder reinlöten. Ja, um sich so ein kurzes Retro-Gefühl abzuholen, ist so ein Emulator am PC manchmal ganz nett, aber das richtige Gefühl und richtig viel Spaß macht es eigentlich nur auf den originalen Geräten, auf der Original-Hardware. Das sehe ich ganz genauso. Also deswegen, ich habe auch die ganze Gameboy-Familie tatsächlich hier alle, also nicht alle, ich habe keinen Gameboy Light zum Beispiel, aber ich habe alle Hauptsachen, die es hier auch gab, habe ich original hier stehen und ich habe auch einen Super Nintendo und N64 an einem Röhrenfernseher noch und sowas und das ist einfach, ich habe auf so vielen Plattformen mittlerweile schon, hätte man die Möglichkeit, Sachen zu emulieren und das auch gut zu emulieren, aber es ist einfach nie das Gleiche wie auf einer Original-Hardware mit einem Original-Controller. Und Gleiches gilt auch in gewisser Weise für Handheld-Sachen. Ich finde zum Beispiel auch, dass auf dem 3DS sehen jetzt Gameboy-Spiele nicht unbedingt so optimal aus, also was die Auflösung und sowas angeht. Ist auf jeden Fall was anderes. Mir fiel gerade ein, dass damals bei mir in der Grundschule es verboten war, einen Gameboy mit zur Schule zu bringen. Es wurde irgendwann gekippt, aber ich glaube, erste, zweite Klasse bei mir war das auf jeden Fall so. Und mit dem Argument, ja, das lässt Kinder vereinsamen, weil sie ja nur alleine spielen können. Das war die Theorie. Die Praxis war jedenfalls, wenn wir uns nachmittags auch auf dem Schulhof getroffen haben, weil da gab es einen super Spielplatz und es war auch so ein Treffpunkt auch nach der Schule in der Freizeit, standen teilweise 6 Jungs um einen verdammten Gameboy drum. Also es ja, gut, ich glaube, dieses Multiplayer-Argument mit dem Linkkabel, das habe ich tatsächlich sehr, sehr selten genutzt. Also ich weiß, dass ich mal irgendwann F1 Race gespielt habe mit Linkkabel und mehreren Leuten, aber es gab auch nicht so unfassbar viele Spiele. Aber trotzdem, das Argument mit der Vereinsamung ist natürlich ein bisschen Unsinn, weil eher war es damals so, dass man natürlich schon der Held war, wenn man so ein Gameboy hat und alle anderen da gern auch mal draufschauen und damit spielen wollten. Aber das war natürlich auch noch eine andere Zeit, wo eher noch so eine abstrakte Angst in der älteren Generation vor Videospielen bestand oder vielleicht auch noch eher ein bisschen Berührungsängste. Und man vielleicht dachte, das ist jetzt dieses schlimme Neue und jetzt können die das auch ja, noch klar. Überall mit hinnehmen. Zumindest, ja, ich denke, wenn wir wollten, könnten wir noch Stunden über den legendären Gameboy sprechen. Aber das würde, glaube ich, den Rahmen dieses Podcasts sprengen. Das ist auch so. Also Gameboy wird immer so einen speziellen Platz in meinem Herz irgendwie haben, weil das halt einfach eine geile Zeit damals war und weil es halt das für mich so das erste richtige Handheld war und wird da immer super coole oder super viele coole Erinnerungen mit verbinden. auch wenn man es heute jetzt nicht mehr so wirklich aktiv nutzt. Es gibt da noch eine ganze Menge geiler Spiele und auch, wie gesagt, es gibt einige davon auch zum Download jetzt und die sind auch noch spielenswert. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen und ja, mehr würde mir jetzt tatsächlich auch nicht mehr einfallen. Alles klar. Fabian, schön, dass du da warst. Grüße an die Game One-Redaktion und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Zocken weiterhin. Alright, bis dann. Danke. Tschüss. Ciao. Oh, Julian, du bist ja plötzlich wieder da. Ja, da bin ich wieder. Ich war vor der geballten Kompetenz einfach nicht gewappnet. Ich musste gehen. Du warst kacken, stimmt's? Ja, das stimmt. Tim, vielen lieben Dank, dass du mal wieder mit mir so toll über Videospiele geschnackt hast. Ich hoffe, es hat auch den Zuhörern wie immer blendend gefallen. Ach, ich denke doch. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt uns ein Hass-Tweet bei Twitter oder eine Hass-Mail. Dann nehmen wir uns eure an und ignorieren sie. Also, einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann ihr es eben gerade hört. Tschüss. Tschüss. Ich muss übrigens sagen, das, was ich sehr schade fand, aber an dem Spiel, das hat mir ein bisschen die Atmosphäre versaut, ist, ja, dass man halt die Bösen gespielt hat. Wie meinst du, man hat die Bösen gespielt? Ja, man war ja auf Seiten der Amerikaner und nicht auf Seiten der Deutschen. Not sure if schlechter Witz or... Jetzt nicht dein Ernst, oder? Den habe ich mir so schön aufgeschrieben. Ja, dann schneid's raus, denn jetzt hat's nicht funktioniert. Das war unangenehm. Okay, also ab, Penner, also ab die Beatles, von wegen, du hast gesagt, die Beatles, ja. Das Regime gezwungen. Ja, leider genau. Geht... Oh.